Anke Lebecke hat für uns sehr unterschiedliche Filme mitgebracht. Erstmal sage ich ja guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen, Dieter Kassel. Ich sage mal ganz kurz, um ein bisschen Spannung aufzubauen, weil sowohl die, die sagen, oh Gott, als auch all die anderen werden dann darauf warten, was wir als zweites besprechen. Der ABBA-Musical-Film Mamma Mia hat eine Fortsetzung, die heute ins Kino kommt. Here We Go Again, darüber reden wir gleich. Aber es ist so der Kinotag der Sequels, ne? Weil der andere Film, der über den wir jetzt reden, ist auch ein Sequel. Da merkt man es auch am Namen noch deutlicher, der heißt Sicario 2. Und Sicario 1, 2015 in die Kinos gekommen, war ein ziemlich harter Thriller über den Kampf der Drogenkartelle an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze. Das heißt, jetzt geht der Kampf weiter, brutaler und schneller als noch im ersten Teil? Ja, brutaler kann man auf alle Fälle sagen und man muss sich den zweiten Teil vielleicht vorstellen, der ist wie eine Serie konzipiert. Also es werden unheimlich viele Handlungsstränge aufgemacht, die dann aber quasi in der Wüste, das ist eigentlich der Hauptschauplatz, verstranden. Das ist so ein bisschen schade. Also ich kann aber mal versuchen, wenigstens den großen Handlungsbogen wiederzugeben. Also es ist die Idee, dass man die Drogenkartelle von innen aufmischt. Und deshalb gibt es den CIA-Paramilitär-Officer Graffick. Und der heuert wieder den Berufskiller an, der von Benicio del Toro gespielt wird. Und die planen eine Entführung einer Tochter eines mächtigen Drogenkartellbosses. Das findet auch alles statt. Und sie täuschen natürlich vor, dass das ein anderes Drogenkartell gewesen ist. Und dann geht der Krieg untereinander los. Und es geht in diesem Film aber jetzt nicht nur darum, den Drogenschmuggel zu unterbinden, sondern es geht eben auch darum, den Menschenschmuggel zu unterbinden, weil über die mexikanisch-US-Grenze kommen eben auch womöglich islamistische Krieger. Also das ist so der große Kontext, den ich so wiedergeben kann. Es wird nicht nur geprügelt und geschossen. Es ist uns gelungen, einen Ausschnitt auszusuchen, in dem es noch zunächst mal gar nicht ganz so laut zugeht. Wie definieren Sie Terrorismus? Aktuelle Definition: ein Individuum oder eine Gruppe, die unter Einsatz von Gewalt ein politisches Ziel verfolgen. Die Regierung glaubt, dass Drogenkartelle dieser Definition entsprechen. Ja, schon an der Musik im Hintergrund dieses Textes merkt man ja, Sicario 2 ist jetzt nicht unbedingt ein nachdenkliches Kammerspiel. Aber bei dieser Frage, was ist Terrorismus, ist das in irgendeiner Art und Weise auch ein politischer Film? Nee, es wird kein politischer Film. Und das finde ich dann so ein bisschen schade, weil es gibt ja eben, es ist ja eigentlich schon ein Genre, dieser Drogenkriegsfilm. Ja. Und wir hatten ja ganz tolle Filme wie Traffic von Steven Soderbergh, der ja auch ganz verschiedene Perspektiven eingenommen hat. Also man hatte da auch mal die mexikanische Bevölkerung, als auch die Kids in den Staaten, die dann die Drogen genommen haben. Man hatte auch die politische Ebene. Das fällt hier alles weg und Sicario 1 war vielleicht deshalb auch noch spannender, weil da ging es ja auch um einen weiblichen CIA-Offizier und dadurch kamen natürlich noch so Geschlechterdifferenzen rein und sie war auch das moralisch-ethische Zentrum damals. Die wurde von Emily Blunt gespielt. Das fehlt jetzt hier alles. Das ist eigentlich so ein martialischer Männerfilm, aber man guckt ihn sich trotzdem gerne an, gerade wegen den beiden Schauspielern, also Benicio del Toro und Josh Brolin machen das beide super. Die spielen so einsame Wölfe, aber ganz anders. Brolin eher so laut und extrovertiert, Benicio del Toro eher so introvertiert. Aber trotzdem bleibt da was verschenkt. Also der Regisseur Steven Solimo kommt aus Italien, hat schon mehrere Serien gedreht über das organisierte Verbrechen. Und man hätte ja einfach auch dieses Verbrechen zeigen können, die Strukturen, Mechanismen. Aber das alles wird eben zugunsten von Action so irgendwie aus dem Blickwinkel verloren. Das ist ein bisschen schade und das ist ein Film, den schaut man sich an, hat schnell ihn auch wieder vergessen, aber es bleiben so ein paar, ja, dumpfe apokalyptische Bilder doch so im Hinterkopf drin. Die Frage, ist das auch ein politischer Film, werde ich bei dem nächsten Film jetzt nicht stellen. Ein paar andere könnte man fast so ähnlich stellen. Es geht um Mamma Mia, Here We Go Again. So geht das Lied auch wirklich weiter im Text. Und so geht jetzt eine Filmreihe. Es ist der zweite Teil. Vor 10 Jahren, so lange es schon her, kam dieser erste ABBA-Musical-Film in die Kinos. Jetzt gibt es einen zweiten Teil. Wir sind beide wieder gebeten worden, was O-Töne angeht, speziell auszuwählen. Nimmt keinen, wo gesungen wird, hieß es. Nun gut, dieser Bitte komme ich hiermit nach. Grausam, was die Zeit für Spuren hinterlassen hat. Ihnen hat die Zeit gut getan, so wie bei einem Baum oder Wein und Käse. Ja. Ganz, ganz konsequent waren wir nicht. Am Schluss wird jetzt gesungen. Allerdings Dancing Queen. Nach dem anderen ABBA-Song Mamma Mia ist diese Reihe bekannt. Aber Frau Lebecke, bei dem, was ich gerade gehört habe, das ist komplett das gleiche Szenario beim letzten Mal. Alle sehen sich wieder und sind nur 10 Jahre älter geworden? Ja, so ungefähr. Also die drei möglichen Väter von Donnas Tochter, Donna wurde ja von Meryl Streep gespielt, kommen eben wieder auf die Insel zurück, weil sie jetzt vielleicht große Väter werden. Also Donnas Tochter Sophie ist schwanger und man muss einfach sagen, Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan und Colin Firth bringen auch wirklich wieder schöne Selbstironie mit. Und es gibt jetzt viel mehr Musical-Nummern, die sind auch irgendwie perfekter choreografiert, aber sie tanzen immer noch schön aus der Reihe, sie treffen immer noch nicht den Ton. Das machen sie aber dafür mit Herz und die beiden Freundinnen von Donna kommen auch wieder zurück. Die sind sehr schrill und haben auch wieder die besten Sprüche, sowas wie, ah, meine besten Freunde sind doch Kohlenhydrate. Also das fand ich schon sehr lustig. Und sie kommen eben alle zurück, weil Donna eben nicht mehr da ist. Also sie meldet sich Meryl Streep quasi aus dem Jenseits nochmal ins Geschehen. Aber sie müssen eben jetzt der Tochter helfen. Und deshalb gibt es so Rückblenden. Sie erzählen eben, wie alles früher war, wie Donna eben noch damals ihre 3 Männer des Lebens kennengelernt hat. Und das ist eigentlich, diese Zeitreisen sind schon ganz hübsch inszeniert. Wenn man dann nach Oxford zurückgeht, ans College und dann eben die junge Donna mit Glamrock, goldenen Stiefeln, da Oxford das College aufmischt oder wenn sie eben den jungen Colin Firth trifft und der dann Waterloo singt, also dieses Eroberungslied, ja, das kann man sich alles ganz nett wegschauen. Also ehrlich gesagt, einigen wir uns doch auch, wie auch beim ersten Teil, fand ich das wenigstens bar jeder Bedeutung, aber macht ziemlich viel Spaß. Ja, man muss sich den vielleicht so vorstellen, den Film, wenn man so einen All-Inclusive-Urlaub gebucht hat. Also es ist alles so entspannt, es ist kein Abenteuerurlaub, es ist alles so durchstrukturiert. Natürlich werden die Gefühle so auch auf Knopfdruck von uns abgerufen. Und was ich so ein bisschen vermisse, der erste Teil war so ein bisschen anarchistischer. Da hatte man eher das Gefühl, die spielen so Musical. Und durch diese Peinlichkeit hatte das ja auch was. Und Meryl Streep hatte in ihrer Latzhose, wenn sie da rumgehopst ist, doch auch wirklich Scham. Und jetzt ist eben ja auch bei Dancing Queen, es ist mir alles ein bisschen zu perfekt. Und im ersten Teil konnte man eben, ja, durfte sich jeder so selbst noch performen, wie er sich so gerade gefühlt hat. Und das war vielleicht echter als jetzt diese tollen, durchchoreografierten Nummern. Dafür ist diesmal Cher dabei. Und insofern hat der Film auch ganz tragische Konsequenzen, weil die angekündigt hatten, ein ganzes ABBA-Doppelalbum aufzunehmen. Aber wir singen jetzt nicht Fernando zusammen. Ich neige zu SOS. Anke Lewicke war das mit 2 Filmen der Woche. Mamma Mia, Here We Go Again und Sicario 2. Vielen Dank.